und Hunger, so hieß das erste Hörspiel von Carsten Rudolph. Der Autor ist 1965 geboren, lebt in Kopenhagen, hat an der dortigen Filmhochschule studiert und schreibt Drehbücher. Er macht aber auch selbst Filme. Und das Filmische merkt man seinen Hörspielen an, nicht zu deren Schaden übrigens, denn sie haben die Leichtigkeit moderner Filmkomödien, wo durchaus ernstzunehmende Beziehungskrämpfe zwischen ungefähr 25-Jährigen doch auch mit Witz und einem Augenzwinkern abgehandelt werden. Für die dänische Fassung von Sex und Hunger erhielt Rudolph den Nordischen Hörspielpreis. Die deutsche Version in der Regie von Götzner Leppe hat Deutschlandradio Berlin im Jahre 1996 produziert. Sie hatte großen Erfolg und hat bei einigen Sendern in Deutschland die Runde gemacht. Für das zweite Hörspiel von Carsten Rudolph hat Götzner Leppe wieder Anja Clarissa Gürke und die Gruppe Rope engagiert, die das ganze Hörspiel mit ihrer Musik vorantreiben. Und so fängt es auch gleich mit hüpfenden Tönen an. Viel Spaß in den nächsten 53 Minuten. Rückgrat wie gekochte Spaghetti. Hörspiel von Carsten Rudolph. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Der Himmel ist grau. Um 11.09 Uhr hält ein hellgelber Fiat Uno vor dem Haus Nummer 17a. Eine Frau in einer Hose aus Schlangenleder steigt aus dem Auto. Ein Mann in brauner Hose, hellen Gummischuhen und rotbrauner Lederjacke schaut zu. Er öffnet die Tür von Nummer 17a. Er hält der Frau die Tür auf. Die Frau betritt das Haus. Sie steigt eine Treppe hinauf. Er blickt auf den wackelnden Schlangenlederarsch der Frau. Sie öffnet eine Tür zu einer Wohnung im dritten Stock. Er öffnet eine Tür im zweiten Stock. Er betritt die Wohnung um 11.11 Uhr. Bist du da, Carina? Carina! Ja, auf dem Klo. Ach so, okay. Du hast das falsche Toilettenpapier gekauft. Ja. Ich habe mir überlegt, wieder mit dem Schlagzeugspielen anzufangen. Hast du was gesagt? Ich habe dran gedacht, wieder Schlagzeug zu spielen. Du hast ja auch ganz gut gespielt, haben viele gesagt. Ist dir eigentlich klar, dass ich nie mehr gespielt habe, seit ich mit dem Ingenieurstudium angefangen habe? Das ist 3 Jahre her. Er öffnet ein blank geputztes Fenster. Er sieht aus dem Fenster mit dem gewienerten Rahmen aus Eichenholz. Regenwasser läuft die Scheiben herunter. Weißt du, wo mein Schlagzeug ist? Hab ich verkauft. Das hast du verkauft? Du hast doch sowieso nicht mehr damit gespielt. Aber du kannst doch nicht einfach mein Schlagzeug verschrabeln. Die Trommel, das war eine echte Ludwig von 69. Ich bezahle dir eine neue. Hauptsache, du spielst nicht, wenn ich zu Hause bin. 18.22 Uhr isst er mit seiner Freundin gebratenen Speck mit Kartoffeln und Petersiliensoße. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Es kribbelt mir in den Finger. Es wird total geil, sich mal wieder auszutoben. Ein Hobby täte ja auch ganz gut. Würde dich ein bisschen ausgeglichener machen. Mit einem Messer und einer Gabel trommelt er auf einen Esstisch. Kannst du damit bitte aufhören, solange wir essen? Um 20.34 Uhr geht sie in ihr Arbeitszimmer. Um 20.51 Uhr geht er in ihr Arbeitszimmer. Du? Ich habe heute eine ziemlich folgenschwere Entscheidung getroffen. Hat das nicht Zeit? Ich muss hier noch was fertig machen. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie folgenschwer das eigentlich ist. Ich kann auch noch damit warten. Du sagst schon, ich hab's eilig. In 10 Minuten muss ich zum Französisch. Sie erhebt sich von einem Bürostuhl mit rückenfreundlicher Federung. Bist du eigentlich damit zufrieden, Rechtsanwalt zu sein? Rechtsanwaltsgehilfin. Ne, dann eben Rechtsanwaltsgehilfin. Ja, bin ich. Sie geht auf eine Toilette mit Dusche und frischen Handtüchern. Hast du es denn nie bereut? Oder was anderes gewünscht? Nee. Sie schaltet eine elektrische Zahnbürste ein. Ich habe mein Studium geschmissen. Sie schaltet die elektrische Zahnbürste aus. Du hast was? Ich habe keine Lust, Ingenieur zu werden. Du hast wirklich famose Ideen. Und wie soll das Ganze weitergehen? Dass ich dich dein Leben lang durchfüttere? Ich will Profimusiker werden. Ich finde, du solltest dich morgen wieder bei deinem Studium einschreiben. Ich habe keinen Bock, Ingenieur zu sein. Das ist total bescheuert. Wenn du dich nicht bald mal zusammennimmst in deinem Leben, dann wirst du wieder in irgendeinem ABM-Projekt landen. In der Musik steckt ein Haufen Knete. Du hast nicht genug Talent. Ich bin ein glänzender Schlagzeuger. Nein, du bist ein mittelmäßiger Schlagzeuger, aber ein glänzender Ingenieur. Aber das interessiert mich nicht. Hör mal, jetzt habe ich dich 3 Jahre lang mehr oder weniger finanziert. Und dann willst du einfach aussteigen. Das ist doch unreif. Mir geht alles durcheinander. Na verdammt, das kann man wohl sagen. Ich fühle mich selber nicht richtig. Sie kneift ihn in den Arm. Aua! Siehst du? Du bist noch da. Sie wirft eine Handtasche über die rechte Schulter und verlässt die Toilette. Hör zu. Ich will mich für was begeistern. Ich muss jetzt zum Französisch. Dafür begeistere ich mich. Bist du da, wenn ich nach Hause komme? Ja, bestimmt. Gut, tschüss. Mit taktfesten Schritten geht sie über frisch gebohnerte Dielen. Er geht in die Küche. Meine Fresse, wird das geil. Um 21.14 Uhr betritt er das Wohnzimmer mit einem Wok, 2 Eimern, 3 Kochtöpfen und 4 Topfdeckel. Die Deckel hängt er mit Bindfäden an die Decke. Er nimmt 2 Holzlöffel in die Hand. Er fängt an zu trommeln. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, vor Ihnen Ihre unerfüllten Träume. Der Mann, auf den Sie alle gewartet haben. Number One, Europas größter Schlagzeuger! Die Frau in der Schlangenlederhose liegt in der Wohnung darüber. Sie liegt nicht in den Armen eines Mannes. Sie liegt auf einem Wasserbett. Ein 1,99 Meter großer Mann betritt ein Schlafzimmer ohne Aussicht. Um 21.44 Uhr stößt sich der Mann den Kopf am Türsturz. Au, verfluchte Unzucht! Scheiß Wohnung. Der Mann tritt gegen das Wasserbett. Aber das bescheuerte Wasserbett ist zu klein für mich. Die Frau sagt nichts. Es ist völlig schwachsinnig, dass du hier wohnst. Wir hätten uns zusammen ein großes Haus kaufen können. Warum quälst du dich selber in so einem Slum zu Hause? Schatz! Die Frau sagt noch immer nichts. Was ist das schon wieder? Was ist das denn für ein Krach? Kommt von unten. Das hört sich an, als würde irgendein Idiot die ganze Bude abreißen. Hier wohnen richtige Menschen, Max. Schatz, ich hasse richtige Menschen. Und ich hasse Krach und ich hasse Slums. Die Frau erhebt sich vom Wasserbett. Verdammt nochmal, ich kann nicht mal hören, was ich selber denke. Okay, ich gehe runter und bitte ihn aufzuhören. Sie geht durch eine Wohnungstür hinaus. Sie klingelt bei ihrem Nachbarn unter ihr. Er schmeißt die beiden Holzlöffel auf den Boden. Herrgott nochmal, wer kann das sein? Wahrscheinlich ein Fan. Er macht die Tür auf. Hallo. Hallo? Ich bin hier neu eingezogen. Über dir. Na dann, willkommen in unserem Aufgang. Danke. Ich wollte nur... Ja. Also ich sag sowas ungern. Aber du machst ziemlich viel Lärm. Entschuldigung, das ist, weil ich auf Topfdeckeln spiele. Du spielst auf Topfdeckeln? Ja, ich habe kein richtiges Schlagzeug. Ah ja. Ich verspreche dir nicht mehr zu spielen, ehe ich nicht ein richtiges Schlagzeug habe. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Tschüss dann. Tschüss. Die Frau dreht sich um und steigt die Treppe hinauf. Um 22.01 Uhr kommt seine Freundin nach Haus. Hallo. Bonjour. Na, was ist? Hat sich mein Ingenieur wieder beruhigt. Konntest du ein bisschen Französisch reden? Warum gehst du nicht duschen? Warum sollte ich? Dann komm ich, wenn du dich gewaschen hast. Und dann? Und dann tun wir's? Das, woran ich denke. Findest du nicht, es wird Zeit? Doch, doch. Hauptsache, ich weiß noch, wie man's macht. Keine Angst, ich weiß es. Um 22.08 Uhr nimmt er eine Dusche. Sie stellt sich mit unter die Dusche. Um 22.11 Uhr ergreift sie seinen Schwanz. Du bist vielleicht ein toller Bursche. Sag mal, kannst du nicht damit aufhören, ihn so direkt anzusprechen? Warum das denn? Es ist so lang her, dass ich den Kleinen berührt habe. Magst du es nicht, wenn ich ihn anfasse? Doch. Versprichst du mir, dich morgen zum Studium anzumelden? Ja, werde ich wohl. Dann gehen wir hinterher los und kaufen dein Schlagzeug. Ist das ein Wort? Ja, das ist ein Wort. Fein, Schatz. Ich bin froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Sie tun es um 22.16 Uhr. Schaum blubbert im Abfluss. Um 23.32 Uhr schlafen sie in einem Doppelbett aus heller Eiche. Ein silbergrauer Ventilator summt. Um 3.52 Uhr steigt er aus dem Bett. Wo willst du hin? Ich brauche ein bisschen frische Luft. Mitten in der Nacht? Das ist der einzige Zeitpunkt, wo es frische Luft gibt. Sie richtet sich im Bett auf. Ihr Haar steht nach allen Seiten ab. Du musst dich in 5,5 Stunden zum Studium anmelden. Ich glaube nicht, dass du dich mit einem Kater konzentrieren kannst. Ich will keine Sauftour machen. Ich dachte auch, wir hätten abgemacht, dass du mit Trinken aufhörst. Patrick, Schatz, kannst du nicht einfach hier bleiben? Langweilig dich? Ich kann einfach nicht schlafen. Auch wenn es sich blöd anhört, aber es kann wirklich helfen, wenn man Schäfchen zählt. In meinem früheren Leben muss ich Nomade oder Zigeuner gewesen sein. Wieso denn? Oder eine Rakete. Was willst du eigentlich sagen? Nichts. Doch, sag schon. Er sagt nichts. Hast du Lust auf eine andere? Nein. Du warst nie ein Kostverächter? Ich hab mich bloß selber ein bisschen über... Denk an morgen Abend, wenn ich zum Französisch bin. Dann kannst du trommeln, solange du Lust hast. Ich gehe mal um den Block. Er geht aus der Wohnung und die Treppe hinunter. Sie geht hinterher. Sie stellt sich in ihrem Mickey-Maus-Nachthemd in die Tür. Wann kommst du zurück? Gleich. Liebst du mich noch? Ja, natürlich. Ich will doch nur dein Bestes, dein Allerbestes. Weiß ich doch. Bis gleich. Um 4.55 Uhr hängt er über einer Theke aus dunklem Mahagoni. Eine Bardame mit großen Brüsten und Ketchupflecken auf der Schürze stellt ihm ein Tuborg hin. Sie lächelt ihn an. Er lächelt sie an. Sie wischt die Theke mit einem Lappen sauber. Unter der Schürze tanzen ihre Brüste Samba. Kehrmaschinen säubern Bürgersteige. Er stolpert über einen Bordstein um 5.26 Uhr. Er setzt sich auf einen Bürgersteig. Er schlägt den Kopf gegen ein Schaufenster mit Gartenartikeln. Meine Rose. Bin ich bereit. Um 6.54 Uhr schläft er, an das Schaufenster mit den Gartenartikeln gelehnt, ein. In den folgenden 3 Stunden kommen Menschen mit Decken und Thermoskannen. Sie setzen sich hinter ihn in eine Reihe und warten. Das Geschäft mit den Gartenartikeln öffnet um 9 Uhr. Er ist der Erste und hat das Recht auf ein Sonderangebot. Ein Verkäufer wirft seine hellblauen Hemdsärmel in die Luft. Glückwunsch, junger Mann. Sie dürfen einen elektrischen Rasenmäher, einen Ginch Rotomäher Stil 461 E5, für 1 Krone erwerben. Um 9.11 Uhr zieht er auf der Nörrebrogäde einen elektrischen Rasenmäher hinter sich her. Er und der Rasenmäher überqueren eine weitere Straße bei Rot. Um 9.17 Uhr wird er von einem hellgelben Fiat Uno angefahren. Oh, verflucht. Er stürzt auf den Asphalt. Eine Frau in Schlangenlederhose öffnet die Autotür und läuft zu ihm. Ist was passiert? Es tut verdammt weh. Gott, du bist das. Meine neue Nachbarin. Mhm. Das ist ja offenbar unser Schicksal, auf einander zu treffen. Soll ich dich ins Krankenhaus fahren? Nein, ich hasse Krankenhäuser. Komm, versuch mal aufzustehen. Ja. Ah, Teufel noch mal. Kannst du stehen? Nein. Hast du dir was gebrochen? Was latschst du auch ausgerechnet bei Rot drüber? Was machst du denn mit einem Rasenmäher mitten im Straßenverkehr? Ja, das... Komm, setz dich in mein Auto. Er, sie und der Rasenmäher fahren die Nörresiede-Allee hinauf. Hast du mir einen Schrecken eingejagt. Frauen mit Führerschein mag ich ansonsten ganz gern. Du musst wirklich entschuldigen. Ist die Hose echt? Mhm. Darf ich mal anfassen? Die Hand des Mannes gleitet über Schlangenhaut. Das ist Python. Ich hätte Gift drauf nehmen können, dass es Anaconda wäre. Nein, Python. Faszinierend. So eine Schlangenlederhose. Kennst du? Wo fahren wir hin? Ich habe ein Geschäft, das hätte schon seit einer halben Stunde offen sein müssen. In der Raunsburg-Kette. Der gelbe Fiat Uno hält vor einem Antiquitätengeschäft. Sie betreten einen großen hellen Raum mit Staubflocken in der Luft. Ist das nicht komisch, von so vielen alten Sachen umgeben zu sein? Was meinst du? Hast du eigentlich auch Mumien? Nee, nur mich selber. Du bist doch nicht älter als ich. Ich bin 28. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Willst du es wissen? Nee, vielleicht nicht. Warum nicht? Es macht dich mystischer, wenn ich es nicht weiß. Warum muss ich mystisch sein? Du bist mystisch. Du hast keine andere Wahl. Der Mann geht mit kleinen, schnellen Schritten hin und her. Der ist ja auch ziemlich scharf, der Leib Gottes da. Der ist aus den 30ern. Gehört die Trommel dazu? Nein, die habe ich ihm nur um den Hals gehängt. Das ist eine echte Ludwig von 69. Eine der besten Trommeln, die du kriegen kannst. Du darfst sie gerne haben. Dir fehlt doch eine. Nein, danke. Was willst du dafür haben? Du kriegst sie für 100 Kronen. Die Frau steht auf und gibt ihm die Trommel. Der Mann hängt sich die Trommel um den Hals. Danke. Können wir uns nicht mal treffen? Wir werden uns schon auf der Treppe sehen. Ich würde dich gern mal einladen. Ich glaube, das würde mein Freund nicht besonders toll finden. Muss er denn das unbedingt? Ich finde, wir sollten uns nicht wiedersehen. Was macht denn dein Freund? Er ist Feuerwehrmann. Mit Uniform. Und Helm. Die in so einem roten Feuerwehrauto rumfahren. Ist er denn sowas wie ein Held? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Gehen? Ja. Ja. Dann gehe ich mal. Er verlässt das Geschäft. Er geht eine Einbahnstraße hinunter. Er wird von einem roten Feuerwehrauto überholt. Um 10.35 Uhr schließt er die Haustür von Nummer 17a auf. Innen ist eine Sicherheitskette eingehängt. Hallo, ich bin's. Kannst du nicht die Kette abhängen? Ich will rein. Die Freundin erscheint im Türspalt. Hast du dran gedacht, dich einzuschreiben? Ja, eben gerade erledigt. Wo bist du gewesen? Es hat sich ein bisschen hingezogen. Bisschen hingezogen? Ich habe mir auch eine Trommel gekauft. Eine Ludwig. 100 Kronen, die ist Picobello und Schuss, guck mal. Du stinkst durch die Tür nach Schnaps. Darf ich mal reinkommen? Ich bin peinlich nüchtern. Wird sie nicht langsam langweilig? Was? Das tu doch nicht so. Ich habe keine Lust, hier draußen auf der Treppe zu verhungern. Du hast ein Rückgrat wie gekochte Spaghetti. Schon gut, schon gut, schon gut. Wenn du meinst. Wenigstens gut gebumst. Wovon redest du? Ich habe angerufen. Ich habe mich erkundigt. Angerufen? Erkundigt? Worüber? Du hast dich nicht zum Studium angemeldet. Ich mach's heute Nachmittag. Du bist gestorben, Futsch. Du existierst nicht mehr für mich. Jetzt hör aber mal auf. Ich will nicht mehr, es ist Schluss. Er öffnet einen Briefschlitz. Er ruft in den Flur. Ist es, weil ich kein Geld verdiene? Du kannst genauso gut gehen. Und wenn ich nun genauso reich wäre wie alle die Muttersöhnchen, mit denen du rumrennst? Ist dir eigentlich klar, wie lächerlich du mit dieser Trommel aussiehst? Er macht den Briefschlitz zu. Den ganzen Tag irrt er durch die Straßen und Gassen Kopenhagens. Um 18.02 Uhr betritt er das Café Lieberkind. Er bestellt einen Tisch für zwei Personen. Die Augen der Bardame sehen ihn an. Um 19 Uhr klingelt er bei seiner Nachbarin in Nummer 17a. Die Frau in der Schlangenlederhose nimmt den Hörer der Sprechanlage ab. Bist du's, Max? Hier ist Patrick. Patrick? Welcher Patrick? Dein Nachbar unter dir. Der von heute Morgen. Ach du. Was willst du denn? Ich möchte dich zum Essen einladen. Ich habe schon einen Tisch reserviert. Ich habe gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Ciao. Er geht auf dem Bürgersteig hin und her. Er fängt an, vor der Nummer 17a zu trommeln. Werde mein. Komm mit mir. Komm mit mir auf das Lebensweg. Komm mit mir. Auf das Lebensweg. Gehen wir aus. Tanzen wir. Essen wir ein Steak? Essen wir ein Steak? Im dritten Stock erscheint die Nachbarin im Fenster. Sie schaut hinunter. Sie zieht eine karierte Blümchengardine vor. Werde mein. Komm mit mir. Auf des Lebensweg. Auf des Lebensweg. Gehen wir aus. Tanzen wir. Essen wir ein Steak. Essen wir ein Steak, komm, komm, komm! Essen wir ein Steak! Im zweiten Stock erscheint die ehemalige Freundin am Fenster. Sie öffnet es. Werde mein, komm mit mir! Patrick, Liebster, wie schön! Ich bin ganz gerührt, ich zieh mich schnell um, dann komm ich runter. Ist das Restaurant anständig? Du bist doch nicht gemeint, verdammt nochmal! Ich singe für die Dame über dir! Die über mir? Du widerlicher Scheißkerl! Um 19.30 Uhr ist er allein im Café Lieberkind. Um 20.30 Uhr hängt er über der Mahagoni-Bar. Er steigt vom Barhocker. Er geht zu der Bardame. Sie wischt die Theke mit einem Lappen sauber. Unter der Schürze tanzen ihre Brüste Samba. Um 0.02 Uhr geht er mit der Bardame nach Haus. Er bumst sie von vorn, von hinten und von der Seite. An den Scheiben läuft Regenwasser herunter. Den ganzen Tag irrt er durch die Straßen und Gassen Kopenhagens. Um 16.32 Uhr steht er vor der Nummer 17a. Er steckt seinen Schlüsselbund in den Strumpf. Er klingelt im dritten Stock. Ja? Hier ist Patrick. Ich bin überfallen worden. Überfallen? Ich glaube, die haben mir einen Kiefer gebrochen. Was? Mein Geld ist weg, mein Schlüssel auch. Und meine Freundin ist nicht zu Hause und ich komme nicht rein. Ja, dann komm rauf. Auf einer graufleckigen Treppenstufe bleibt er stehen. Er schlägt sich mit der Faust ins Gesicht. Aua. Ah. Er schlägt sich noch einmal. Aua. Ha, verflucht. Seine Oberlippe und seine Nase bluten. Er geht die Treppe zum dritten Stock hinauf. Die Frau in der Schlangenlederhose öffnet die Tür. Sie geht ihm schnell entgegen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Wer war das denn? War nicht irgend so eine Bande, die kam plötzlich an und... Das ist langsam krankhaft mit dieser ganzen Gewalt. Komm mal rein. Sie betreten eine Wohnung ohne Ratten, Mäuse und fremde Männer. Sein Glück, dass sie dir nicht auch noch die Trommel geklaut haben. Der Mann mit der Trommel wankt über die Dielen. Alles in Ordnung? Du, ich hab Angst. Ich werde ohnmächtig. Komm her, leg dich hin. Ja. Er legt sich auf das Wasserbett. Sie säubert ihm das Gesicht mit einem feuchten Tuch. Das Tuch gleitet über Gesicht und Hals des Mannes. Ich glaube, du musst dir das Hemd ausziehen. Ja. Er zieht sich das Hemd aus. Sie tupft ihm die Brust ab. Ist es schöner, etwas höher zu wohnen? Weiß ich nicht. Ich habe nie unten gewohnt. Hey. Was machst du denn da? Du bist eine fantastische Frau. Er zieht das Schlüsselbund aus dem Strumpf. Das war alles nur ein Trick. Wie bitte? Ein Vorwand, um dich wiedersehen zu können. Was ist los? Ich bin nicht überfallen worden. Ich habe mir selber was auf die Nase gegeben im Treppenhaus. Weißt du was? Jetzt ziehst du Leine, aber auf der Stelle. Ich bin total wahnsinnig verknallt in dich. Das ist Max. Versteck dich. Wo? Bleib liegen. Der Mann bleibt auf dem Wasserbett liegen. Sie breitet eine Decke über ihn. Max öffnet die Tür. Hallo, Max. Hallo, hallo. Max stößt sich seinen großen Kopf am Türsturz. Oh, verdammt! Ist denn dieser Scheiß hier für Zwerge gebaut? Oh, das tat weh. Verfluchte Kacke. Komm her. Sie küsst seine Stirn. Wie lief der Erste-Hilfe-Kursus? Max schmeißt einen roten Erste-Hilfe-Kasten aufs Wasserbett. Ach, ihr habt die Feuerwehr satt. Wir löschen zu wenig. Ach, das kommt noch früh genug, wenn du mit der Ausbildung fertig bist. Ich will ein paar ordentliche Feuersbrünste. Komm mal her, Schatz, in die Küche. Ich will dir was zeigen. Lass, ich bin müde. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, dir das zu zeigen. Und ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, ein Nickerchen zu machen. Max setzt sich auf das Wasserbett. Jetzt komm doch mal in die Küche, Schatz. Ja, wann lernst du das endlich? Nein heißt nein. Max zieht die Decke an sich. Der Mann ohne Hemd liegt in Embryostellung auf dem Wasserbett. Max hat schon recht. Wenn er müde ist, soll er auch schlafen dürfen. Max fährt blitzschnell herum. Sag mal, wer bist du denn? Das ist Patrick, unser Nachbar unter uns. Er ist eben von der Bande überfallen worden. Patrick, das ist Max, mein lieber, süßer Verlobter. Hi, Max. Ja, sehe ich richtig? Oder spinne ich? Liegt da ein nackter Mann im Bett von meiner Braut? Ich habe ihm nur geholfen, Max. Du siehst doch selber, er ist verletzt. Oh, nee. Ich täusche mich nicht. Ja, leck mich am Arsch. Da liegt Tatsache ein kleiner, dreckiger Mistkerl im Bett von meiner Braut. Er ist von so einer Pakistaner-Gang verprügelt worden. Max öffnet den roten Erste-Hilfe-Kasten. Ja, dann brauchst du unbedingt eine Erste-Hilfe-Behandlung. Deine Verlobte hat mir erzählt, dass du eine Feuerwehrmann-Ausbildung machst. Das muss ja interessant sein. Max lagert seine gigantische Hand auf der Kehle des Mannes und drückt ihn auf das Bett zurück. Hör auf, Max. Du erwürgst ihn ja. Max schüttet dem Mann Jod ins Auge. Lass mich los. Du bist doch vollkommen wahnsinnig. Max, hör auf. Mach's Maul auf, du kleiner Kissenfurzer. Die Hand des Feuerwehrmannes öffnet seinen Mund. Was machst du? Max, hör auf! Max stopft dem Mann 2 Rollen Verband, 13 Wattebäusche und 17 Heftpflaster in den Mund. Der Feuerwehrmann packt ihn und schleppt ihn durch das Schlafzimmer. Komm schon, hier geht's lang. Drecksack! Wenn ich dich noch mal sehe, hacke ich dir den Schwanz ab und verscheuere ihn im Schlachthof. Er rappelt sich auf. Er geht die Hintertreppe hinunter. Er kommt auf einen Hof. Er steckt 3 Müllcontainer an. Feuer! Aus den Mülltonnen schlagen meterhohe Flammen. Der Feuerwehrmann kommt mit Feuerwehrhelm und Feuerlöscher auf den Hof gerannt. Er versprüht Schaum. Was ist denn das hier? Ach Gott, ein armseliger kleiner Schwelbrand. Der Mann ohne Hemd schleicht durch die Hintertür die Hintertreppe hinauf. Er betritt ihre Wohnung. Er kommt in ihre Küche. Sie dreht sich schnell zu ihm um. Was bildest du dir eigentlich ein? Ich rufe die Polizei. Du solltest lieber die Feuerwehr rufen. Hau ab! Was findest du an dem blöden Hydranten, ne? Würdest du bitte aufhören, ihn einen blöden Hydranten zu nennen? Du kannst doch nicht mit so einem Idioten zusammenleben. Gib's doch zu! Was denkst du eigentlich, wer du bist, verdammt nochmal? Wer gibt dir das Recht, dich in mein Leben einzumischen? Verstehst du denn gar nichts? Ich kann nicht loslassen, was ich gern hab. Das läuft mir einfach hinterher. Verstehst du nicht? Er tut mir leid. Es wäre schrecklich für ihn. Ich hab's versucht. Ich habe versucht, es ihm zu sagen. Ich kann nicht. Ich bin sadistisch. Ich bin die Psychopathin. Bist du nicht? Doch, bin ich. Ich habe meine krankhafte Bosheit auf ihn übertragen, weil ich nicht loslassen kann. Ich kann nichts hinter mir lassen. Ich hatte den Tod. Ich hasse Abschlüsse. Ich kann den Gedanken nicht aushalten, dass etwas verschwindet. Ruhig. Ganz ruhig. Du musst gehen. Nein. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will mit gar nichts mehr was zu tun haben. Ich bin heute Abend 7 im Café Lieberkind. Wenn du Lust hast, mich wiederzusehen, dann komm. Ich denk drüber nach. Das freut mich. Das freut mich sehr. Der Mann geht über die Dielen. Er geht aus einer Wohnungstür. Unter Tausenden von Menschen geht er durch Straßen und Gassen. Benommen läuft er umher. Tanzt er umher. Er betritt das Café Lieberkind 19:01. Die Bardame kommt hinter der Mahagonitheke herüber. Er sieht sich im Café um und geht zu ihr. Hallo, Mia. Hey, Baby. Willst du einen kurzen? Nein, dann scheiße ich mir an die Hosen. Ich bin schon ganz schön fickrig. Ach ja? Ich habe eine Verabredung mit einer Dame. Ach ja. Die Bardame gräbt 5 Nägel in ihren rechten Schenkel. Sie sollte schon seit 2 Minuten hier sein. Seit meiner Kindheit bin ich nicht mehr so nervös gewesen. Die Bardame zieht ihre Schürze stramm. Weißt du was? Du bist eigentlich ganz schön bösartig, weißt du das? Wieso was? Du weißt, dass ich verrückt nach dir bin. Und dann triffst du dich vor meinen Augen mit irgendeinem so Flittchen. So habe ich das eigentlich noch nicht gesehen. Thomas, der Kunde hier wird unangenehm. Mia! Mia, Mensch, was ist denn in dich gefahren? Er hat gedroht, mich zu schlagen. Ein Türsteher kommt an die Bar. Der Türsteher packt ihn am Kragen. Hör auf! Mensch, lass mich los! Er wird durch das Café Lieber Kind geschleift. Verdammt nochmal, lass mich los, du! Der Türsteher wirft ihn auf den schwarzen Asphalt. Er wartet eine Stunde vor dem Café Lieber Kind. Er wartet 2 Stunden vor dem Café Lieber Kind. Die Frau in der Schlangenlederhose kommt nicht. Er überquert menschenleere Plätze. Um 1.28 Uhr schläft er stehend in einer alten Telefonzelle. Regenwasser läuft an den Scheiben herunter. Er erwacht um 5.03 Uhr. Er geht um einen Springbrunnen mit Ochsen und Schlangen herum. Er befeuchtet sein Gesicht mit Wasser. Er zieht Schuhe, Strümpfe, Hose und Unterhose aus. Er klettert über den Brunnenrand. Er badet im Springbrunnen. 3 Menschen schauen zu. Sie lachen. Was zum Teufel habt ihr eigentlich? Nie einen nackten Mann gesehen. Er geht durch befahrene Straßen. Er geht zu dem Antiquitätengeschäft. Das Geschäft ist geschlossen. Er geht zum Haus Nummer 17a. Er setzt sich auf den Bürgersteig und lehnt sich an den gelben Fiat Uno der Nachbarin. Um 18.12 Uhr kommt die Nachbarin aus der Tür. Nimmst du einen Anhalter mit? Würdest du dich bitte von meinem Auto entfernen? Sie setzt sich in das Auto und wirft die Tür zu. Er blickt auf die Frau in der Schlangenlederhose. Sie kehrt ihm den Rücken zu. Sie schminkt sich die Lippen. Das Auto fährt an. Halt, warte! Die Frau in der Schlangenlederhose hört nichts. Der Mann rennt hinter dem Auto her. Komm zurück! Er springt auf das Dach des Autos. Der gelbe Fiat Uno fährt auf die Überholspur. Er überholt einen Jaguar XJ6. Halt! Er klammert sich an die scharfen Metallleisten. Halt! Er umklammert das Dach. Seine Beine schlenkern von einer Seite zur anderen. Halt! Ich fall runter! Halt! Ein Polizist auf dem Motorrad winkt das Auto an den Straßenrand. Der Beamte winkt dem Mann auf dem Dach. Er winkt nicht zurück. Kennen Sie das Sprichwort? Besser 2 auf dem Sitz als einer auf dem Dach. Nein. Der Beamte sieht die Frau in der Schlangenlederhose an. Warum fahren Sie mit einem Mann auf dem Dach? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Die beiden Lederarme des Beamten hieven den Mann vom Autodach. Oh. Nun werde ich Ihnen mal was sagen. Ich liebe verrückte Leute. Ach. Ich habe immer verrückte Leute geliebt. Ich bin selbst ein bisschen verrückt. Meine Mutter und mein kleiner Bruder sind total verrückt. Und ihr beide seid gerade mal verrückt genug, ja, dass ich für diesmal darauf verzichte, euch eine Buße aufs Auge zu drücken. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Setz dich ins Auto und dann fahrt los. Er setzt sich ins Auto. Sie fahren. Um 18.56 Uhr geht die Tür der Wohnung im zweiten Stock auf. Seine Ex-Freundin Karina kommt aus der Tür und geht in den dritten Stock hinauf. Der Feuerwehrmann macht auf. Tag. Ich bin Karina, ich wohne unter euch. Ich möchte gern mit der Frau reden, die hier wohnt. Wie, was willst du mit ihr reden? Bist du ihr Freund? Na ja, wieso? Ich glaube, mein Freund ist ganz scharf auf deine Freundin. Ist er dunkelhaarig, etwa 1,80 groß und im Besitz einer Trommel? Ja, genau, das ist er. Das ist der kleine Scheißkerl, der nackt in unserem Wasserbett gelegen hat. Sag mal, was hat der? So, willst du nicht reinkommen? Doch, doch. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu bereden. Das kann man wohl sagen. Dann komm rein. Der Feuerwehrmann betritt mit 2 Tassen Kaffee das Wohnzimmer. Um 19.49 Uhr stößt er sich den Kopf am Türsturz. Au, verdammte Scheiße! Du bist viel zu groß, um in so einer winzigen Bude zu wohnen. Ach, ich kann doch nichts dafür, dass ich 1,99 bin. Nee. Wie ist deine Freundin eigentlich? Wie? Sie bietet sich bei den Leuten an, liebt Slums, alten Plunder. Unsere Liebsten haben viel gemein. Ja? Ich wüsste zu gern, was sie gerade treiben. Sie treiben es wahrscheinlich gerade in einem Abfalleimer. Ja. Oder in einem Müllcontainer. Du gefällst mir. Du hast Humor. Hat mir noch nie gefehlt. Bist du das hier auf dem Bild? Das ja. In meiner ersten Uniform. Ein starker Mann neben einem großen roten Feuerwehrauto. Eine halbe Portion bin ich noch nie gewesen. Sprüht ihr mit Schaum? Na ja, sicher doch. Du lässt bestimmt nichts anbrennen. Und schauen wir mal. Der gelbe Fiat Uno hält vor dem Haus Nummer 17A. Ich kann's wirklich nicht glauben, dass du zu deinem Hydranten zurück willst. Die Frau sagt nichts. Ich warte hier im Auto auf dich. Dann wirst du lange warten. Ist schon in Ordnung. Er wartet im Auto. Die Frau in der Schlangenlederhose schließt die Tür von Nummer 17A auf. Sie steigt die Treppe zum dritten Stock hinauf. Sie betritt ihre Wohnung um 20.01 Uhr. Sie verlässt ihre Wohnung um 20.02 Uhr. Sie steigt die Treppe hinunter. Sie tritt auf den Bürgersteig. Sie geht zu dem gelben Fiat Uno. Sie setzt sich in das Auto. Sie gibt ihm die Trommel. Hier. Meine Ludwig. Danke. Sie liegen in meinem Wasserbett und bumsen. Wer? Na, wer wohl? Na, weiß ich doch nicht. Deine Freundin. Mein Verflossener. Du lügst. Nee. Das gibt's doch nicht. Sie sehen sich an. Kommst du mit? Wohin? Keine Ahnung. Er, sie und die kleine Ludwig entfernen sich vom Haus Nummer 17a. Sie fahren die Norrsiedallee hinauf, am Antiquitätengeschäft und am Café Lieberkind vorbei. Um 20.08 Uhr verschwindet der gelbe Fiat Uno hinter hohen Gebäuden. Der Himmel ist blau. Rückgrat wie gekochte Spaghetti. Hörspiel von Carsten Rudolph. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Sprecher Christian Brückner. Sprecherin Uta Halland. Er Frank Panhans. Carina Claudia Mischke. Max Udo Kroschwald. Sie Christiane Leuchtmann. Bardame Jacqueline McCauley. Polizeibeamter Thorsten Buchsteiner, Verkäufer Götzner Lepper. Musik Anja Clarissa Gürke und Rope. Mit Yannick Siegle, Carsten Wegner, Rob Cummings und Anja Clarissa Gürke. Geräusche Jakob Held. Regieassistenz Mandy Rahn. Schnitt Thomas Simmert. Ton Lutz Pahl. Regie Götzner Lepper. Produktion Deutschlandradio Berlin 1998. An dieser Stelle noch ein Tipp für heute Nacht. 0.05 Uhr, also in der ersten Stunde des 31. können Sie die Erinnerungen eines Jahrhunderts hören. Martin Daske hat Memoir d'un siècle aus Originaltönen komponiert, ein Hörstück zum Jahre 2000. Die Ursendung des ersten Teils können Sie also heute in der Werkstatt hören, ab 0.05 Uhr. Den zweiten Teil dann zur Jahrtausendwende.